Und David versammelte alle Obersten Israels, die Obersten der Stämme und die Obersten der Abteilungen, die dem Könige dienten, die Anführer der Tausendschaften und die Anführer der Hundertschaften, die Oberbeamten über das gesamte Eigentum und die Herden des Königs und seiner Söhne, samt den Kämmerern und den Giborim und allen kriegstüchtigen Männern nach Jerusalem. Da erhob sich David von seinem Sitz und sprach: Hört mich an, meine Brüder und mein Volk. Ich hatte im Sinne, für die Lade mit dem Gesetze Jahwes und den Schemel der Füße unseres Gottes eine Ruhestätte zu erbauen, und traf Vorbereitungen für den Bau. Gott aber sprach zu mir: Du sollst meinem Namen keinen Tempel erbauen, denn du bist ein Kriegsmann und hast Blut vergossen. Aber Jahwe, der Gott Israels, erwählte mich aus meiner ganzen Familie, dass ich für immer König über Israel sein sollte. Denn Juda hat er zum Fürsten erwählt und im Stamme Juda meine Familie, und unter den Söhnen meines Vaters beliebte es ihm, mich über ganz Israel zum Könige zu machen. Und von allen meinen Söhnen, denn Jahwe hat mir viele Söhne geschenkt, erwählte er meinen Sohn Salomo, dass er auf dem Thron des Königtums Jahwes über Israel sitzen sollte. Er sprach zu mir: Dein Sohn Salomo, der soll meinen Tempel und meine Vorhöfe erbauen, denn ihn habe ich mir zum Sohn erwählt und ich will ihm Vater sein. Und ich will sein Königtum für immer bestätigen, wenn er sich im Halten meiner Gebote und Vorschriften fest erzeigen wird, wie es jetzt der Fall ist. Und nun, vor den Augen von ganz Israel, der Gemeinde Jahwes, und vor den Ohren unseres Gottes ermahne ich euch: Richtet euch sorgfältig nach allen Geboten Jahwes, eures Gottes, damit ihr im Besitze dieses schönen Landes bleibt und es für alle Zeiten auf eure Nachkommen vererbt. Und du, mein Sohn Salomo, erkenne den Gott deines Vaters und diene ihm von ganzem Herzen und mit williger Seele. Denn Jahwe erforscht alle Herzen und kennt alles ihr Dichten und Trachten. Wirst du ihn suchen, so wird er sich von dir finden lassen, wirst du abtrünnig von ihm, so wird er dich für immer verwerfen. So siehe nun zu. Denn Jahwe hat dich erwählt, ihm ein Haus zum Heiligtume zu bauen, gehe mutig ans Werk. Hierauf übergab David seinem Sohne Salomo den Plan der Vorhalle und der Räume des Tempels, seiner Schatzkammern, seiner Obergemächer, seiner inneren Kammern und des Raumes für die Lade mit der Deckplatte, sowie den Plan von Alidem, was er in seinem Sinne hatte, von den Vorhöfen des Tempels Jahwes und allen den Zellen ringsum, den Vorratskammern für den Tempel Gottes und den Vorratskammern für die Weihgaben, ferner von den Abteilungen der Priester und Leviten, von allen dienstlichen Verrichtungen im Tempel Jahwes und von allen Geräten für den Dienst im Tempel Jahwes. An Gold übergab er ihm so viel, als je für die Geräte zu den verschiedenen Dienstleistungen erforderlich war, ebenso zu allen silbernen Geräten so viel, als je für die Geräte zu den verschiedenen Dienstleistungen erforderlich war. Ferner den Bedarf für die goldenen Leuchter und die zugehörigen goldenen Lampen, so viel jeder Leuchter mit den zugehörigen Lampen wiegen sollte, und den Bedarf für die silbernen Leuchter, so viel jeder Leuchter und die zugehörigen Lampen wiegen sollte, wie es die Verwendung der verschiedenen Leuchter erforderte. Ferner den Goldbedarf für die verschiedenen Tische mit den reihenweise aufgelegten Broten und das Silber für die silbernen Tische und die Gabeln, Becken und Kannen von gediegenem Gold und den Bedarf für die verschiedenen goldenen Becher sowie den Bedarf für die verschiedenen silbernen Becher. Ferner den Bedarf an geläutertem Gold für den Räucheraltar und das Modell des Gefährts, der goldenen Kerube, die ihre Flügel ausbreiteten und die Lade mit dem Gesetze Jahwes überdeckten. Das alles ist verzeichnet in einer Schrift von der Hand Jahwes, er hat mich über alle Arbeiten zur Ausführung des Plans unterwiesen. Sodann sprach David zu seinem Sohne Salomo: Sei mutig und stark. Und gehe ans Werk. Sei getrost und lass dich nicht erschrecken, denn Gott Jahwe, mein Gott, wird mit dir sein. Er wird dich nicht loslassen und dich nicht im Stiche lassen, bis alle Arbeiten für den Dienst am Tempel Jahwes vollendet sind. Schon sind hier die Abteilungen der Priester und Leviten für den gesamten Dienst am Tempel Gottes bereit, und bei jedem Geschäfte hast du allerlei Leute zur Verfügung, die mit ihrer Kunstfertigkeit zu jeglicher Verrichtung willig sind, und ebenso stehen dir die Obersten und das ganze Volk immer dazu Befehl.